بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فوق الدس بإذن الله إن شاء الله بسورة الكوثر، سورة نوم هندت أخت سورة الكوثر شليزة أسمى دي بدأت من دوش شباخ إن شاء الله. بسم الله إن نام الله سيس ألاباما سيس فهم هاتسيجن ذهاب دي الكوثر جيبن زبيتة زو دان مهان und opfere, gewiss, derjenige, der dich hasst, ist vom Guten abgetrennt. Das ist Surat al-Kawthar. Surat al-Kawthar besteht aus drei Ayat und somit ist sie die kürzeste Sura des gesamten Koran. Drei Ayat, wenn man die Basmala nicht als Ayat zählt. Ihr wisst, manche Ulema, die zählen die Basmala als eigenständige Ayat, dann wären es insgesamt vier Ayat. Aber unabhängig davon ist Surat al-Kawthar die kürzeste Sura des Koran al-Karim. Und sie gehört zu den Suren, die auf einmal herabgesandt worden sind. Es gibt Suren, die stückweise herabgesandt sind. Und es gibt Suren, die auf einmal herabgesandt worden sind, wie diese Sura Al-Kawthar. Beginnen wir erst einmal, liebe Geschwister, zu sagen, dass warum ist diese Sura herabgesandt worden? Manche Ulama, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sagen, dass nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Sohn Ibrahim gestorben ist, hat Al-As ibn Wa'il ihn beleidigt und zu ihm gesagt, schaut euch diesen Abgeschnittenen an. Und abgeschnitten, Abtar, gemeint ist, liebe Geschwister, eine Person, die entweder vom Guten abgeschnitten ist oder von der Nachkommenschaft abgeschnitten ist. Von der Nachkommenschaft bedeutet, dass er keine Nachkommenschaft mehr bekommt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat keine, nachdem sein Sohn Ibrahim alaihi salatu wasallam gestorben ist, sah es so aus, als würde er keine Nachkommenschaft bekommen. Das ist eine Ansicht, aber wie wir wissen, ist das nicht richtig, weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Tochter gehabt, die ist Fatima radiallahu anha, und Fatima hat zusammen mit Ali ibn Abi Talib, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sie alle haben ein Kind bekommen. Und dieses Kind, brauchst du nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Aber dieses Batterie. Zeig, ist kein Problem. Das ist nicht die Batterie. Aber wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Sohn, eine Tochter gehabt hat, Fatima, und sie hat zwei Kinder bekommen, Al-Hassan und Al-Hussein radiallahu ta'ala anhuma. Und insofern ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam also nicht Abtar gewesen in dem Sinne. Aber was diese Ansicht stärkt, ist, dass über Qatada, rahimahullah, Qatada ist einer der Tafsirgelehrten der Tabi'in und auch über Sa'id ibn Jubair überliefert worden ist, dass sie beide gesagt haben, Al-Abtar ist Al-As ibn Wa'il. Aber dazu kommen wir inshallah gleich. Zunächst einmal, Surat Al-Kawthar, liebe Geschwister, ist eine mekkanische Sura nach manchen Ulama. Und der Grund dafür ist ein paar Überlieferungen, die wir inshallah gleich im Anschluss sehen werden. Abdullah, erst einmal Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, er berichtet folgendes, er sagt: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Das Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet, er sagt, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages unter uns weilte, ist er kurz eingeschlafen oder war er kurz weg. Danach hat er seinen Kopf gehoben und dabei gelächelt. Wir sagten zu ihm, O Gesandte Allahs, was hat dich zum Lachen gebracht? Er sagte, mir ist gerade eben eine Sura offenbart worden. Und dann las er, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, wir haben dir Al-Kawthar gegeben, so bete zu deinem Herrn und opfere, gewiss, derjenige, der dich verabscheut, er ist der vom Guten Abgeschnittene. Und dieses, wie heißt es, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Überlieferung die Sura komplett vorgelesen, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, erklärt uns, was ist Al-Kawthar. Er sagt, innahu nahrun wa'adanihi rabbi, es ist ein Fluss, den mein Herr azza wa jal mir versprochen hat. Da sagte er, alaihi khayrun kathirun, huwa hawdun, teridu alaihi ummati yawmal qiyama. Er sagte, darin ist viel Gutes. Es ist ein Becken, ein riesengroßer Becken, oder ein Becken wortwörtlich, an dem meine Gemeinde am jüngsten Tag oder am Tag der Auferstehung vorbeigehen wird. Das heißt, die werden dort hingehen, um etwas davon zu trinken. Sallallahu alaihi wasallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns es auch von seiner Hand zu trinken geben. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, aniyatuhu adad ka adadin nujum oder adadu an nujum. Das heißt, es hat so viele Trinkbecher wie die Sterne im Himmel. فَيُخْتَرَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann werde ich sehen, ich übersetze es sinngemäß, ja, dann werde ich sehen, wie nach und nach ein paar Diener von meiner Umma weggenommen werden von dort. Das heißt, die dürfen nicht davon trinken. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann werde ich sagen, oh mein Herr, sie gehören doch zu meiner Umma. Dann sagt jemand zu ihm, und eine Überlieferung heißt es, ein Engel. Ein Engel heißt in einer Überlieferung. Dann sagte er, ma tadri ma ahdathat ba'dak, das heißt, du weißt nicht, was sie nach dir Neues gemacht haben. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden und weist darauf hin, dass nicht alle Muslime werden von diesem Becken zu trinken bekommen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nur diejenigen, die der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind und das geglaubt haben, was die Menschen damals geglaubt haben. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansicht darüber, wer diejenigen Menschen sind, die von diesem Becken nicht trinken dürfen und die davon, weggebracht werden. Die erste Ansicht lautet, es handelt sich um die Heuchler und um die Murtad. Was heißt Heuchler, Munafiq? Munafiq ist gemeint, liebe Geschwister, jemand, der sich vom Islam ganz abgewandt hat. Also jemand, der nach außen hin so tut, als wäre er Muslim, aber in seinem Herzen hat er Kufr, klaren Kufr. Es gibt natürlich die kleine Form der Heuchelei und es gibt die große Form der Heuchelei und es gibt Anzeichen der Heuchelei. Je mehr Anzeichen der Heuchelei man hat, desto wahrscheinlicher ist man einer von diesen Menschen. Und vor der Heuchelei, liebe Geschwister, darf sich keiner sicher fühlen. Also besonders vor der kleinen Heuchelei nicht. Warum? Weil nicht einmal die Sahaba, radiallahu anhum, wir wissen ein bekanntes Beispiel, Umar ibn Khattab, nicht einmal er hat sich davor sicher gefühlt, nicht einer von den Heuchlern zu sein, radiallahu anhum. Warum? Weil das Problem ist immer, wie gesagt, was man im Herzen hat und was man in Wirklichkeit tut. Wir wissen und über unsere Religion mehr, als wir davon umsetzen. Und Heuchelei bedeutet ja gerade, dass man, was es nach außen hin etwas vorgibt, was man eigentlich gar nicht ist. Und deswegen bittet man Allah subhanahu wa ta'ala immer darum, dass er einem den Iman vervollkommnet. Weil man niemals, liebe Geschwister, vom Islam alles umsetzen werden kann. Nur unser Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte dies tun. Aber wir sind angehalten worden, die Pflichten davon umzusetzen. Die Pflichten davon umzusetzen und Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten für diejenigen Dinge, bei denen wir Allah also sein Recht nicht gegeben hat. Al-Murtad, wa'iyadu billah, das sind diejenigen, die den Islam wieder verlassen haben. Und das ist passiert, leider, nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, alaihi salatu wassalam, sind einige Menschen vom Islam abgefallen. Und diejenigen Menschen, die vom Islam abgefallen sind, waren offensichtlich Leute, die nicht gefestigt waren im Islam. Weil ihr müsst euch vorstellen, gerade damals, sind manchmal Leute in den Islam eingetreten, weil andere auch eingetreten sind. Das heißt also, wie die Juden einmal gesagt haben, haben wir in der Sira mitbekommen, auch wenn sie das nicht da umgesetzt haben. Aber sie haben einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte zwischen uns und euch und wir nehmen die wie heißt es, die Gelehrten der Juden, sie kommen und wenn sie glauben an das was, wozu du sie aufrufst, dann werden wir ebenfalls Muslime werden. Auf jeden Fall, das bedeutet, dass wenn ihre Führer den Islam angenommen hätten, dann haben sie gesagt, dann würden wir das auch machen. Das gibt es heutzutage auch noch, dass jemand den Islam annimmt, weil jemand anderes den Islam annimmt. Das ist auch alhamdulillah ein Grund für manche Menschen, Islam anzunehmen. Warum nicht? Also stellt euch mal vor, eine Frau sagt, ich möchte den Islam nur annehmen, wenn ich den Mann so und so heiraten darf. Und der Mann sagt, ich habe nichts dagegen, diese Frau zu heiraten, wenn sie den Islam angenommen hat. Khalas, lass sie den Islam annehmen. Also Wochen nicht sagen, nein, das ist kein richtiger Islam und das gilt nicht als Islam, wenn du den Islam annimmst, nur für einen Mann. Nein, darum geht es nicht, liebe Geschwister. Sie lassen sie den Islam annehmen und im Laufe der Zeit der Islam, der Iman, wird in ihr Herz reingehen. Ja? Das heißt, sie nimmt den Islam an und inshallah im Laufe der Zeit wird sie dadurch gefestigt. Viele Menschen lernen den Islam kennen durch bestimmte Ereignisse. Der eine meinetwegen durch Geld, was er gespendet bekommt, der nächste durch eine Heirat, die er macht. Und wie viele Frauen sind in den Islam eingetreten, nur weil ihre Männer Muslime waren. Ja? Und Alhamdulillah, und manche von den Frauen wurden bessere Muslime als der Mann vielleicht sogar. Insofern, wenn jemand sagt, ich werde in den Islam nur eintreten, wenn ich dafür das und das bekomme, und das ist eine einfache Sache, gib es ihm, sodass er in den Islam eintritt. Und du hast dafür auch einen Beweis aus dem Kapitel aus dem Zakat, wo wir das kennen, zweifellos. طيب. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also gesagt, es gibt Menschen, die von seinem Trinkbecken nicht trinken dürfen. Manche Gelehrte haben gesagt, wie ist der Zusammenhang zwischen dem Fluss aus dem Paradies und dem Trinkbecken? Der Zusammenhang zwischen den beiden Dingen ist, wallahu a'lam, dass das ursprüngliche Wasser aus diesem Fluss kommt vom Paradies und fließt irgendwo auf den Versammlungsplatz, wo die Menschen sich versammeln, in ein Becken hinein, wo die Menschen dann davon trinken dürfen. Wallahu a'lam. Die zweite Ansicht ist, dass manche Freunde, dass mit den Leuten, die vom Becken abgehalten werden, diejenigen gemeint sind, die Sünden begehen, schwere Sünden begehen und besonders Bid'ah machen. Bid'ah ist der Plural von Bid'ah, ist jede verbotene Neuerung in der Religion. Und jede Neuerung in der Religion ist natürlich nicht gestattet, nicht erlaubt, dass solche Menschen, wal'iyadhu billah, ebenfalls vom Becken abgehalten werden, weil das ist die offensichtliche Bedeutung. Das heißt, لا تدري ما أحدث بعدك. Hadath ist das Wort, es bedeutet Bid'ah. Hadath bedeutet, etwas Neues in die Religion hinzuzufügen. طيب. Eine weitere Überlieferung, liebe Geschwister, über Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat. Und diese Überlieferung, die ich euch jetzt erzähle, ich stelle sie noch ein bisschen zurück, aber sie weist darauf hin, ob die Sura mekkanisch war oder medinensisch war. Aber ich komme gleich inshallah nochmal darauf zurück. Erst einmal Abdullah bin Abbas, radiallahu ta'ala anhu, er berichtet in einer Überlieferung, und wie auch die erste ist sie umstritten. Also die erste, die habe ich überhaupt nirgends authentisch gefunden, dass der Offenbarungsgrund war, dass Allah das und das gesagt hat. Aber diese Überlieferung ist umstritten. Manche Ulema bezeichnen sie als sahih, andere stufen sie als mursal ein. Abdullah ibn Abbas berichtet, dass Ka'b ibn al-Ashraf, und das war einer der jüdischen Gelehrten, ich lese mal auf Arabisch vor. قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى هذا الصنبور من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقايا فقال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر. Abdullah ibn Abbas berichtet, er sagte, als Ka'b ibn al-Ashraf einmal nach Mekka kam. Und Ka'b ibn al-Ashraf ist also der Jude aus Medina. Und nach Mekka geht er dort zu den Mushrikun, zu den Götzendienern. Als er einmal nach Mekka kam, haben sie zu ihm gesagt, das heißt die Qurayshiten haben zu ihm gesagt, sag mal, du bist doch der Führer von Medina. Du bist doch deren Held, du bist doch der Vorsteher. Siehst du nicht diesen Sumbur da aus Mekka? Sumbur, liebe Geschwister, ist ein Ausdruck für jemanden, der aus dem Rahmen fällt. Sumbur ursprünglich bezeichnet eine Palme, die ausfällig ist, im Gegensatz zu allen anderen Palmen. Das heißt, du hast ganz normale Palmen, das ist eine, die aus dem Rahmen fällt. Das ist ein Sumbur. Und so hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam damit beleidigt. Und auch Hadal Mumbatir hat gesagt, siehst du nicht diesen Mumbatir? Und Mumbatir ist das gleiche wie Abtar. Und deswegen ist das ein weiterer Offenbarungsgrund. Ja? Er sagt, siehst du nicht diesen Abtar, diesen Mumbatir von deinem Volk oder von seinem Volk? Das heißt, im Vergleich zu den Qurayshiten ist er natürlich abgesondert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Natürlich schwimmt er gegen den Strom. Er ist nicht so wie die anderen. Klar, weil die anderen sind auf dem Schirk und er sallallahu alaihi wasallam auf dem Tawhid. Die Qurayshiten sagen weiterhin zu Ka'b ibn al-Ashraf, er behauptet, besser zu sein als wir. Wer spricht? Die Quraysh, ja. Er behauptet, besser zu sein als wir, obwohl wir diejenigen sind, die sich um die Hujjaj kümmern, die Pilger, und wir sind diejenigen, die sich um die Kaaba kümmern, Ahlus Sidana, das sind diejenigen, die sich um die Kaaba kümmern, und wir sind diejenigen, die sich um das Wasser für die Pilger kümmern, Ahlus Siqaya. Das ist selbstverständlich ein Lob, und weil Allah subhanahu wa ta'ala auch darauf im Koran hingewiesen hat. Aber diese Sachen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Tawbah, relativ am Anfang von Surat At-Tawbah, lesen wir das am besten gleich, weil manche Menschen gedacht haben, dass das wertvoller ist als der Islam. Stellt ihr etwa die Tränkung der Pilger, Siqaya, und das Bevölkern der geschützten Gebetsstätte den Werken dessen gleich, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt und sich auf Allahs Weg abmüht? Sie sind nicht gleich bei Allah und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Das heißt, auch wenn diese Dinge gut sind, die sie machen und erwähnen, und bis an den heutigen Tag, die Leute aus Mekka sind, haben diesen Vorzug, dass sie andere Menschen bewirten, sowohl im Ramadan als auch bei der Hajj. Dies ist trotzdem nicht auf die gleiche Stufe zu stellen mit einer Person, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Daraufhin sagte Ka'b ibn al-Ashraf zu den Qurayshiten, ihr seid besser als er. Ihr seid besser als er. Und das ist natürlich eine der größten Falschaussagen der Geschichte der Menschheit gewesen. Denn Ka'b ibn al-Ashraf als jüdischer Gelehrte sollte es besser wissen, als er es getan hat. Denn Ka'b ibn al-Ashraf, der als ein Gelehrter der Tawra, sollte besser wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nur der angekündigte Prophet ist, aber zumindest, dass er ein Muslim ist, ein Muwahhid ist, kein Mushrik ist, sondern jemand ist, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt am jüngsten Tag und Allah azza wa jalla nichts beigesellt. Wie kann eine Person, die Allah alleine dient, aufrichtig dient, ehrenwürdig ist, sich Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft, schlechter sein als Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellen und Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben mit Eigenschaften des Mangels, die ihm nicht gebühren, subhanahu wa ta'ala. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Überlieferung heißt es, daraufhin hat Allah azza wa jalla herabgesandt, inna shani'aka huwa al-abtar. Derjenige, der dich verabscheut, er ist derjenige, der vom Guten abgetrennt ist. Das Wort vom Guten abgetrennt steht nicht da. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man das im Deutschen in Klammern setzt. Weil, wie gesagt, es heißt wortwörtlich, derjenige, der dich verabscheut, al-abtar ist al-mubrid, der ist der huwa al-abtar. Er ist der Abgeschnittene. Und übrigens, die weibliche Form von Abtar ist Batra. Batra ist nichts anderes als Petra, diese berühmte Stadt oder dieser berühmte Name. Also kein so segensreicher Name, wenn man Surat al-Kawthar betrachtet. Und dann heißt es, ist gleichzeitig auch so eine weitere Ayah herabgesandt worden, Surat al-Nisa, Vers Nummer 51. Das kann man sich dann mal inshallah selbst anschauen. Darüber haben wir ausführlich gesprochen, als wir über Surat al-Nisa gesprochen haben. Und jetzt kommen wir zurück zu sagen, warum es ein Hinweis darauf, warum diese Sura mekkanisch ist. Noch einmal zur Erinnerung, liebe Geschwister, mekkanisch bedeutet nicht, dass die Sura unbedingt in Mekka herabgesandt worden ist oder irgendwas in Mekka zu tun hat in dem Sinne, sondern mekkanisch bedeutet, dass sie, wie die meisten Tafsir-Gelehrten sagen, vor der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgesandt worden ist, vor der Auswanderung. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Bainama ana asiru fil Jannah, إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك أذفر أنس بن مالك berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Während ich im Paradies umherzog, das ist wann gewesen? In der Nacht der Himmelsreise. In Laylat al-Mi'raj. Er sagte, während ich im Paradies umherzog. Also unser Prophet war tatsächlich im Paradies drin und hat Dinge gesehen, die kein anderer Mensch vor ihm gesehen hat. Sallallahu alaihi wasallam. Während ich im Paradies umherzog, sah ich einen Fluss. Am Rande des Flusses waren Perlenkuppeln, ausgehöhlte Perlenkuppeln an beiden Küsten, an beiden Rändern des Flusses. Als ich dies gesehen habe, dann sagte ich, oh Jibril, Jibril ist die arabische Version von Gabriel. Es gibt verschiedene, auf Arabisch kann man sagen Jibril, man kann auch sagen Jibril, man kann auch sagen Jabrail, man kann auch sagen Jabrail. Ja, es gibt verschiedene Ausdrücke, wie wir dieser Name, weil es offensichtlich aus der Zeit vor der arabischen Sprache später verarabisiert worden ist. Wallahu a'lam. Er sagte, O Jibril, was ist das? Was ist das für ein Fluss? Er sagte, das ist Al-Kawthar. Al-Kawthar, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Wort Kathir. Kathir heißt einfach viel. Und Al-Kawthar ist deswegen manchmal übersetzt als die Fülle oder das viel Gute. Und das ist auch damit gemeint. Darin ist viel Gutes und deswegen heißt dieser Fluss Al-Kawthar. Und das ist die richtigere Ansicht unter den Ulama, dass Al-Kawthar ein Fluss im Paradies ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith es so deutlich gesagt hat. Manche Gelehrte haben gesagt, dass es damit gemeint ist, ist alles Gute, was er bekommen hat. In allererster Linie das Prophetentum und der Tawhid und der Islam und so weiter. Aber speziell gemeint ist Al-Kawthar der Fluss des Paradieses, einer der Flüsse des Paradieses, weil eben der Prophet es so ausgelegt hat. Er sagte, das ist Al-Kawthar, den dein Herr dir gegeben hat. In einer Überlieferung heißt es, dann hat Jibril a.s. einmal mit seiner Hand auf den Boden geschlagen und hat ein bisschen Erde davon genommen und die Erde war aus Moschus. Und auf Arabisch heißt Moschus Misk. Und dann heißt es im Hadith sogar Miskun Adfar. Das heißt also, es war ein gut riechender Moschus. Ein stark riechender Moschus. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka al-kawthar. Das heißt, wir haben dir al-kawthar gegeben. Ist besser, was ist, wenn man das Wort ja weglässt, wenn man nicht sagt, wir haben dir ja al-kawthar gegeben. Weil, ich meine, Allahu a'lam, wenn man argumentiert, also im Deutschen steht es nicht drin, im Arabischen steht es nicht drin, das heißt, wir haben dir sicherlich oder wir haben dir Al-Kawthar gegeben. Aber wenn man sagen würde, dass die Laylat al-Isra und Mi'raj vorher stattgefunden hat, dann könnte man dieses Wort ja hinzufügen als eine Art Erinnerung. Aber Allahu a'lam, die Überlieferung, wenn sie authentisch ist über den Offenbarungsgrund, dann war das der Anlass für die Offenbarung. Und dann passt es eher zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sura erst bekommen hat, in dem Moment, wo er diese, wo sich dieses Ereignis auch ergeben hat, wo er als Abtar, als Abgeschnittener von jeglicher Nachkommenschaft oder von allem Guten bezeichnet worden ist. Oder Abgeschnittener von seinem Volk, weil er ist ganz anders als die Leute in seinem Volk. Und wenn wir verschiedene Worte benutzen, liebe Geschwister, für das Wort Abtar, dann heißt das nicht, dass man nicht weiß, welche Bedeutung damit gemeint ist, sondern in Wirklichkeit bedeutet es, dass alle diese Bedeutungen korrekt sind und gemeint sind. Und das ist diejenige Person, wie Al-As ibn Wa'il, ob die Ayah jetzt speziell für ihn ist oder nicht speziell für ihn, spielt gar keine Rolle. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass jemand von jeglichem Guten abgeschnitten ist, waliyadu billah. Denn selbst wenn er eine gute Nachkommenschaft hätte, der Al-As oder andere, dann würde sie ihm nichts bringen, denn Yawm al-Qiyamah wird getrennt werden zwischen der eigenen Familie, wenn man nicht den gleichen Iman hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so bete zu deinem Herrn und opfere, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. So bete zu deinem Herrn, das Wort Salah, das ist auf Arabisch heißt Fasalli, kommt vom Wort Salah, und das ist das rituelle Gebet in erster Linie gemeint. Salah kann natürlich auch bedeuten Dua, aber in erster Linie verstehen wir darunter, was man normalerweise versteht unter diesen Fachworten, wenn man das so sagen kann. So bete zu deinem, was heißt so auf Arabisch Fa, oder deswegen bete zu deinem Herrn, warum? Weil Allah dir Al-Kawthar gegeben hat. Deswegen bete zu Allah subhanahu wa ta'ala als Dankbarkeit. Und weil Allah derjenige ist, der dies gegeben hat, dann bete auch zu ihm ganz alleine und bete nicht zu jemand anderes. Und opfere ebenfalls für ihn ganz alleine mit Ikhlas, denn er ist derjenige, der die Al-Kawthar gegeben hat. Und wenn wir betrachten und uns verinnerlichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala er derjenige ist, der uns alle Ni'am, jede Form von Ni'ma gegeben hat, bleibt also für niemanden ein Recht, angebetet zu werden, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. So bete zu deinem Herrn und opfere, das heißt für ihn alleine, als Zeichen der Dankbarkeit, und das ist die richtigere Ansicht, die auch Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, im Tafsir bevorzugt hat, weil manche Ulama sagen, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, beten und dann opfern, erinnert uns an was? An Eid al-Adha. An Eid al-Adha. Weil Eid al-Adha war jetzt erst vor kurzem und da haben wir auch unser Eid-Gebet verrichtet, irgendwann nach Sonnenaufgang, und danach sind wir zum Schlachten gegangen. Und dieses Ritual, sagen manche Ulema, ist hier gemeint in dieser Ayah. Und was auch darauf hinweist, ist die Reihenfolge. Auch hier sagte der Prophet, hier sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sagte, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ. Das heißt, bete und opfere. Das weist auf die Reihenfolge hin. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam im Hadith von Jundub ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, er sagte, wer vor dem Eid-Gebet geopfert hat, der soll noch ein anderes Tier zusätzlich opfern. Und wer noch nicht geopfert hat, der soll im Namen Allahs opfern. Und warum? Weil das Opfern ist zeitlich begrenzt, beginnt nach dem Eid-Gebet und endet am letzten Tag der Tage des Tashriq. Das ist der 13. Dhul-Hijjah. In diesen Tagen, in diesem Zeitraum, darf man sein Udhiyah opfern. Jetzt heißt es hier, so bete zu seinem Herrn und opfere. Opfere auf Arabisch gibt es verschiedene Ausdrücke. Es gibt Nahr und es gibt Dhabh. Aber hier steht Nahr. Nahr ist nicht das gleiche wie Dhabh. Dhabh, liebe Geschwister, bedeutet tatsächlich, dass man das Messer oder irgendeinen anderen scharfen Gegenstand anlegt und vom Tier, vom Schaf oder von der Kuh die Kehle und die Halsschlagadern und die die Speiseröhre durchtrennt. Im idealsten Fall diese vier Leitungen oder ähnliches. Und Nahr, liebe Geschwister, bedeutet, dass man am oberen, also Nahr auf Arabisch bedeutet Brust. Nahr auf Arabisch bedeutet Brust. Oder es bedeutet, der oberste Teil der Brust, dort wo die Kehle wieder sichtlich wird. Ihr wisst, wenn ihr bei der Brust, das ist dieses Knochengerüst da am vorderen Teil des Körpers, am oberen vorderen Teil des Körpers. Und wenn man ein bisschen höher geht, nachher irgendwann mal hören die Knochen auf und dann sieht man die Kehle. Und diese Einmündung oder Kerbe oder nenn es wie du willst, das ist der Nahr-Teil oder Al-Minhar auf Arabisch. Und das ist der Teil dort, wo ein Kamel bzw. eine Kuh geopfert wird, indem man ihm einen spitzen Gegenstand dort reinsticht. Ja, das ist die gemäß der Sunna, wie man einen Kamel schlachtet und nicht, dass man es durchschneidet wie bei einem Schaf. Und bei der Kuh gibt es beide Möglichkeiten, die man macht, Nahr und Dhabh. Deswegen, was hier in der Erklärung steht, ist also falsch. Ein Nahr ist nicht das Durchschneiden der Kehle und der Halsschlagadern, sondern Nahr ist, dass man einen spitzen Gegenstand nimmt und ihn dort, was ist bei dem Minhar, den ich gerade eben beschrieben habe, dort reinschlägt, weil dort ist dann auch die Ader, die Hauptschlagader, die Halsader, und dadurch wird das Blut fließen und das Tier schnellstmöglich sterben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat Al-Kawthar bekommen. Und wann hat er das gesagt bekommen? In der Laylat al-Isra al-Mi'raj. Und in der Laylat al-Isra al-Mi'raj, war das in der mekkanischen Periode oder in der medinensischen Periode? In der mekkanischen Periode. Und deswegen habe ich gesagt, weist es darauf hin, dass Surat al-Kawthar mekkanisch ist. Wallahu a'lam. Tayyib. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Aya umgesetzt. Auf die beste und vollkommenste Art und Weise. Als er sallallahu alaihi wasallam die Abschiedspilgerfahrt gemacht hat, heißt Hajjatul Wada' oder Hijjatul Wada', beides ist richtig. Dort hat er sallallahu alaihi wasallam erstens hat er Kamele geopfert. Weil Nahr, haben wir gesagt, macht man normalerweise bei Kamelen. Und dieses Nahr, liebe Geschwister, hat Allah hier erwähnt und nicht das andere Opfern, Dhabh, was man normalerweise bei Schafen macht. Warum? Weil Nahr ist noch wertvoller bei Allah Azzawajal als die andere Form. Weil ein Kamel zu opfern ist wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala als eine Kuh. Und eine Kuh ist wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala als ein Schaf. Und ein Schaf, und da, wir kennen natürlich zum Opfer nichts, aber stellt euch mal vor, nur ihr kennt den Hadith, wo man, wenn man in der ersten Phase des vor dem Freitagsgebet kommt, dann bekommt man die Belohnung, als hätte man ein Kamel geopfert. In der zweiten Phase, als hätte man eine Kuh geopfert. In der dritten Phase, als hätte man ein Schafsbock mit Hörnern geopfert. Und in der vierten Phase, als hätte man ein Huhn geopfert. Und in der fünften Phase, als hätte man Eier gespendet, also Hühnereier oder irgendetwas. Ja? Das heißt, das weist darauf hin, dass die Tiere nicht gleich wertvoll sind bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich das Wertvollste vom Wertvollsten ausgesucht und er hat nicht nur ein Kamel geopfert, sallallahu alaihi wasallam, der Abschiedspilgerfahrt, sondern er hat sage und schreibe 100 Kamele als Hadi hergegeben. Hadi, liebe Geschwister, ist eine Sunna, die viele Menschen unterlassen. Es gibt verschiedene Arten des Opfers. Wir haben verschiedene Arten. Eine davon ist, die kann man immer machen, zu jeder Zeit des Jahres, dass man ein Tier opfert für Allah subhanahu wa ta'ala und dass dieses Fleisch an die Armen der heiligen Moschee in Mekka verteilt werden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von diesen 100 Kamelen 63 Stück mit seiner eigenen Hand sallallahu alaihi wasallam geopfert und die restlichen 37 Stück hat für ihn Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu geopfert. Das ist eine unglaubliche Zahl, aber eine der Weisheiten, die dahinter stecken, ist, man sagt, dass das übereinstimmt mit der Anzahl der Jahre, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Wallahu a'lam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin und beschreibt uns in authentischen Hadithen bei Bukhari und bei Muslim oder einer von den beiden immer. Er redet über seinen Kauthar. Und er sagte, Haudi Masiratu Shahr. Das heißt, mein Becken ist so groß wie ist ein Monat groß. Ihr wisst, wie früher, man hat sehr oft die Längeneinheiten, die Entfernungen angegeben mit der Zeit. Das heißt also, wenn jemand dir sagt, die Strecke ist ein Monat lang, dann ist damit gemeint, man braucht damit durchschnittlich, wenn man mit einem Kamel verreist, einen Monat. Das ist damit gemeint. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, mein Becken ist ein Monat groß. Und gemeint ist in alle Richtungen. Das heißt Länge und Breite. Und in einer anderen Überlieferung, sagt er, da kommen wir gleich dazu. Mein Becken ist einen Monat lang groß. Sein Wasser ist weißer als das Wasser, ist weißer als Milch. Und der Geruch ist besser als der von Moschus. Und die Becher, die Anzahl der Trinkbecher davon, sind gleich der Anzahl der Sterne im Himmel. Wer einmal davon trinkt, wird niemals durstig werden. Dieser Hadith ist sahih, Al-Bukhari überliefert worden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon zu trinken geben, an einem Tag, an dem alle Menschen sich wünschen werden, davon zu trinken. Außer dass jeder Prophet hat sein eigenes Becken, aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Gewaltigste. Und der Tag der Auferstehung ist ein langer Tag. Und ein Tag, an dem die Menschen durstig sein werden, außer denen, denen sich Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Briefung, in Sahih al-Bukhari, inna qadra hawdi kama bayna aylata wa san'a'a min al-Yaman. Das heißt, die Größe meines Beckens ist so groß wie die Entfernung zwischen Aylah und San'a aus dem Jemen. Aylah ist eine Stadt in der Nähe von Gaza. Und San'a ist die Hauptstadt des heutigen Jemens. Es gibt zwei Städte von San'a. Einen oben bei Aschan, bei Damaskus in der Nähe, und andere ist da unten bei im Jemen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Größe meines Trinkbeckens ist gleich der Entfernung zwischen Aylah und San'a. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch etwas Unglaubliches, was darauf hinweist, dass ein Prophet Allahs ist und jemand ist, dem offenbart wird. Denn woher soll er das sonst wissen, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, ma bayna bayti wa minbari, rawdatun min riyadil jannah. Diese Überlieferung ist sahih Muslim. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwischen meinem Haus und meiner Kanzel ist ein Garten der Gärten des Paradieses. Und meine Kanzel befindet sich auf meinem Trinkbecken. Zwischen meinem Haus und meiner Kanzel ist ein Garten der Gärten des Paradieses. Und meine Kanzel befindet sich auf dem Trinkbecken sallallahu alaihi wasallam. So hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm vom Wissen des Verborgenen eingegeben, eine Sache, die er nur wissen konnte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm dies gelehrt hat. Die letzte Aya dieser Sura lautet, Inna shani'aka huwa al-abtar. Gewiss, derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgeschnitten. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, berichtet, er sagte, dass Abdullah ibn Abbas gesagt hat, sie hat ihr Mu'allaq. Das heißt, er hat ihn erwähnt ohne Isnad. Er sagte, Shani'ak bedeutet Aduwuk oder Aduwak, je nachdem, wie man das jetzt grammatikalisch anpasst, und bedeutet, in diesem Fall ist dein Feind. Dementsprechend würden wir übersetzen, wahrlich, derjenige, der dich hasst, derjenige, der dich, derjenige, der dich hasst, das ist dein Feind. Das sind alles Dinge, die man natürlich berücksichtigen muss, wenn man einen Tafsir macht, beziehungsweise wenn man eine Übersetzung des Koran macht. Und je mehr man im Tafsir liest, desto besser kann man bewerten die Übersetzungen des Koran. Ja? Du kannst nicht die Übersetzung eines Koran, eine Übersetzung in irgendeine Sprache, wie ich auch immer, nur abhängig machen von der Sprache, wie gut es übersetzt worden ist in dem Sinne. Weil es gibt Bedeutungen, die kannst du nicht wissen, es sei denn, du kehrst zum Tafsir zurück und schaust, was die Ulama und was die Salaf, die Sahaba, die Tabi'un und die Leute früher, was die gesagt haben über die Ayat des Quran al-Karim. Tayyib. Al-Abtar, oder wer ist damit gemeint, mit denjenigen, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt? Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, er ist einer der Schüler von Abdullah ibn Abbas gewesen. Er sagte, huwa al-Aas ibn Wa'il. Er sagt, gemeint ist damit al-Aas ibn Wa'il, einer der Anführer des Kufr. Und Entschuldigung, diese Überlieferung ist bei al-Tabari und der Isnad ist Hassan oder Sahih. Und Qatada ibn Du'ama, ebenfalls einer der Imame der Tabi'in, sein Vater war ein Sahabi, Abu Qatada, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, gemeint ist al-Aas ibn Wa'il. Und zwar sagt er folgendes: قال العاص بن وائل أنا شانئ محمدا وهو أبتر ليس له عقب. Das heißt, العاص بن وائل sagte: ich verabscheue Muhammad und er ist abgeschnitten, er hat keine Nachkommenschaft. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: إن شانئك هو الأبتر. Derjenige, der dich verabschiedet, er ist in Wirklichkeit derjenige, der vom Guten abgeschnitten ist. Was ist das für ein Vergleich, das Gute in diesem Leben zu bekommen? Sicherlich Kinder sind etwas Gutes. Und das Vermögen ist etwas eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala und Gesundheit und alles Mögliche. Aber im Vergleich zu dem, dass wenn jemand Kufr begangen hat, im Jenseits davon nichts haben wird, von dem Guten nichts mehr mitnehmen wird, das ist also wie gesagt ein schlechter Tausch gewesen. Und so ist es besser, wenn man in diesem Leben leidet, als dass man im nächsten Leben leidet. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und Qatada sagt, Al-Abtar, Al-Haqir, Al-Daqiq, Al-Dhalil. Das Abtar ist gemeint, sagt er, jemand, der wertlos ist, der erniedrigt ist. Wallahu a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit zu Surat Al-Kawthar. Und das war nur ein Teil dessen, was man aus Surat Al-Kawthar sagen kann. Und ich hoffe, dass man dadurch, wie gesagt, wenn wir den Koran lesen, sei es im Salah oder wenn wir unseren Mushaf aufschlagen und einfach uns Allah subhanahu wa ta'ala nähern wollen, dass man das mit mehr Khushu' macht, mit mehr Anwesenheit des Herzens. Denn wenn man mit dem Herzen anwesend ist, dann sieht die Ibadah schon einmal ganz anders aus. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.